Jetzt geht's hier weiter mit einem Rewind. Genau so hat's hier bei uns geklungen vor 3 Monaten. Labum Deluxe Rewind. FM4 Hausparty. House is an uncontrollable desire to capture your body. Labum Deluxe. You're listening to Camo and Crooked. Hallihallo und herzlich willkommen bei FM4 Labum Deluxe. Servus. Mit Camo und Crooked. Ja, es ist schon ziemlich lang her, dass wir da waren, oder? Ja, wann war das letzte Mal? So vor einem halben Jahr oder so, glaube ich. Wahrscheinlich. Also zu lange auf jeden Fall. Es tut uns schrecklich leid. Es war ein wildes Jahr, würde ich sagen, für uns. Ziemlich anstrengend, ereignisreich, viele Shows. Ich glaube, wir kommen auf über 80 Shows dieses Jahr, was wir gespielt haben. Ja, es war genug. Es war auf alle Fälle genug. Deswegen hat es jetzt schon richtig geschmerzt, so lange nicht bei FM4 Labum Deluxe zu sein. Und für den Return natürlich hat sich der Heinz Reich auch wieder mal was überlegen lassen. Und zwar eine geballte Ladung Energie hier im Studio. Lasst es mal von euch hören, Crowd. Jawohl. Na gut, ich würde sagen, wir starten einmal rein mit neuer Musik. Mehr dazu später. Thank you. Im Hintergrund ein brandneuer, darf man es überhaupt schon sagen? Ja, also von Polar and Bryson featuring Goddard ist es, aber der Name ist quasi, haben sie gesagt, sagt es einfach ID, quasi, das heißt Identity. Man weiß noch nicht genau, wie er heißen wird. Auf jeden Fall kommt ein Album von Polar and Bryson. Genau. Da spielen wir ein paar Nummern und die sind eigentlich alle geil, muss man sagen. Ja, ja, absolut. Davor hat es gegeben Sammy Virgie, You Need It. Ich weiß gar nicht, wie der heißt im Original. Wir haben auf alle Fälle ein Bootleg gemacht oder Need You, ich habe keine Ahnung. Das ist ein kleines Mashup mit unserem Originaltrack You mit Martin gemeinsam. Und nochmal davor hat es gegeben Lies, Cameron Crooked Matthews, einer der neuen Releases auf unserem Imprint Modus. Genau, was gibt's heute noch? Also heute kommt auf jeden Fall noch der Herr Scream Arts auf ein Interview ins Studio. Er ist auch schon irgendwo herumgewuselt und er hat einen 30-minütigen Mix für uns eingepackt. Uiuiui, spannend. Der Herr Scream Arts, der war fleißig mit Komfort, der schießt jede Woche momentan einen Track raus. Ja, Album kommt. Ja, genau, Album. Und das Album kommt ja nicht irgendwo raus, sondern ich glaube, das kommt auf Mousetrap, oder? Das ist Deadmau5-Label. Absolut, ja, da tut sich was. Ja, und man muss schon sagen, oft kommen da keine Drum-Bass-Tunes aus, sogar auf dem Label. Das ist eigentlich eine Seltenheit. Wobei, es ist ja ein spannendes Jahr für Drum-Bass gewesen oder immer noch. Long ist es jetzt nicht immer hin, aber ich schätze mal, es wird ja bis 2025 so reinziehen. Es sind so viele Mainstream-DJs auf den Drum-Bass-Hype-Train aufgesprungen dieses Jahr. Also ich glaube, so viel D&B-Tunes wie dieses Jahr sind überhaupt nicht gespielt worden auf die ganzen Main-Stages, auf die Festivals. Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Tune, nämlich schau mal, wer sie da zusammengetan hat. Das ist Rudimental, 1991, Pnau und Arco. Nämlich, wo du da denkst. Pnau, das ist ja der Baby, oder? Und wo der eine TikTok-Tune durch die Decke gegangen ist. Ja, sowas in die Richtung. Okay, spannend. Aber es tut sich einiges auf jeden Fall. When I'm wide awake, I think that I'm dreaming. I throw smoke, but you get me high. You fill me up on the inside. You keep me up all through the night. When I'm wide awake, I think that I'm dreaming. Something about the feeling of you in my head. I can't quite believe it that we're here again. Sometimes I try to breathe it. Thank you. breakfast. One double O got signed by breakfast. One double O got signed by breakfast. My girl's left wrist cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning, cost of cleaning. I'm a camo set, I'm beaming. Fuck you, pay me. Beaming. Man, I'm dealing. Cost of cleaning. Genau, so lautet die Devise heute Abend. Come on Crooked, FM4, La Boom Deluxe, Hausparty. Und was für eine, das Studio ist knackevoll. Sind wieder alle motiviert. Schier motiviert, schier motiviert. Wie die Hyänen, hungrig auf neue Tracks. Schön. Ja, ja, das käme, das gefällt uns. Ja, im Hintergrund ein brandneuer Track und zwar von High Contrast, welcher vor 2 Wochen ein neues Album rausgebracht hat. Und das hat sich eigentlich keiner wirklich erwartet. Das ist voller Samples. Das klingt wie Anfang 2000, Ende 90er High Contrast. Und meiner Meinung nach ist das ja der beste High Contrast. Also für mich war das ein absolut eine positive Überraschung, dieses Album. Na, da spielen wir eh noch ein paar heute. Also jeder, der irgendwie gedacht hat, High Contrast ist irgendwie jetzt gerade nicht mehr so geil, er ist wieder saugeil. Absolut. Also absolut. Er war immer saugeil, aber jetzt ist er wieder besonders saugeil. Jetzt darf er wieder samplen. Ja. Scheinbar. Oder ja. Erlaubt es wieder. Davor hat es gegeben SMG Pond Affair im Xeons Remix und nochmal davor brandneu K-Motions Songer Beamin im Collab Remix K-Motions und Scantia. Davor hat es gegeben Obsen mit Burning Blossom. Das war die schiere Kante, wo man sich gedacht hat, jetzt geht es aber richtig zur Sache. Weißt du, wer das ist, der Obsen? Ja, der Arne Haverer von sagt. Der Clamps, genau. Das ist der Julian und der Obsen. Und die haben ja auch ein Album rausgebracht. Ich glaube, auf Eat Brain ist es rausgekommen. Ja, wir haben sie durchgehört. Wüt. Fast schon zu wüt für ein Radio. Für ein Radio zu wüt, aber wie wir könnten schon spielen. Ich meine, wir haben das auch gespielt und das ist viel zu wild. Ja, wir wissen es alle. Ja. Sagen wir noch kurz noch ein Albumtipp ist das neue Alex Perez Album. Ja. Das haben wir im Auto daher angehört und man dachte, ach, da hätten wir jetzt auch noch ein paar spielen können. Ja, wir haben nämlich unseren Inbox-Ordner durchsucht. Und der hat uns das Album nicht geschickt. Na, wir sind. Ja, now it's personal. This now time it's personal. Na, dann wird er nicht mehr gespielt im FM4, wenn das so ist. Ja. Na, super Album. Auch hier wieder, wie alte Alex Perez Tracks, wie das eines der ersten Alben, das erste Album war eigentlich das Geile, oder? 1985, ja. Glaube ich, damals geheißen. Ja, genau. Und richtig fett. Super, Forsaken etc. Das sind super Nummern und genau daran erinnert es wieder. Ist schön, dass der Liquid wieder zurückkommt, zumindest albumtechnisch. Am Dancefloor würde es mir nur wünschen, dass er zurückkommt. Ja, schön war es. Aber jetzt haben wir eh noch ein paar. Wir gehen ja meistens so nach die Keys durch und jetzt sind so diese D-Sharp Minor Tunes und das sind, da sind immer viel Stinker dabei, muss man sagen. Ja, das ist der Bass, der im Club richtig schön andruckt. Now to space. Ja, same, same, but real different. Real non-slapper. Real non-slapper. Mhm. Aber das ist ja die VIP-Version. Ja, das ist die VIP-Version und die kann man ja so online, glaube ich, gar nicht anhören, sondern die ist ein Exklusiv-Release und zwar auf einem USB-Stick. Na, da hat er sich wieder was ausgedacht, der Buh, oder? Ja, irgendwo muss man ja noch die paar letzten Moneten ausdrucken. Nein. Ja, es ist ein USB-Stick, auf dem lauter bis dato unveröffentlichte Tracks von Buh oben sind. Und Versionen natürlich, ja. Und Versionen, genau, VIP-Versionen etc. Ich glaube, 50 Pfund hat der gekostet, eh amtlich. Ja, du, aber wenn man bedenkt, früher hast du Platten gekauft. Auf einer Platten waren zwei Tunes. Hast du früher Platten gekauft? Nein. Also. Wir haben es zugeschickt gekriegt. Ja, ne, und du bist schon früher. Ja, ich bin schon früher. Ich will es nur gegenrechnen. Und also, da ja, müsstest du eigentlich die Inflation noch draufrechnen. Weil ein Platten hat damals auch zwischen 10 und 15 Euro gekostet. Dann hast du das vielleicht von Chemical Records aus England importieren müssen. Dann war es gleich mal bei 20, 25 Euro für ein Platten. Und du hast das immer nur bestellt wegen der A-Seiten, weil die B-Seiten war eh immer ein Schaß. Ne? Deswegen hat es nochmal doppelt gekostet, also quasi 2025 pro Tune. 120 Euro. Also ja, wegen der Inflation. Inflationsbereinigt, ja, ja. Kommt ungefähr hin auch, aber da muss ich halt schon sagen, Fairplay. Ja, ja, und es ist ja irgendwo ein Sammlerstück, wobei natürlich der Erste, der kopiert sich die ins Internet und dann hat es eh schon jeder. So viel zum USB-Stick ist auch wurscht im Endeffekt, sage ich mal, oder? Ja. Ja. Ja, aber so viel zum Buh auch und es gibt nochmal was Neues und zwar vom Matthews kommt eine Remix-EP raus. Vom Emulation-Album, gell? Ja, genau, auf Critical Records. Warst du wann? Ich glaube in den nächsten Monat, also eher in den nächsten, vor Ende des Jahres auf jeden Fall. Das sicher. Und auch wirklich guter ist dabei, ich meine, die sind eh alle gut, aber Matthews und Maxim, Change of Mind im SMG-Remix. Der geht auch richtig gut ab. We're bringing emulation, yeah. Feel your mind fading, yeah. Through the dark vibes, your mind state might change. And what you thought pre-listening might seem insignificant. Now they're hearing truth, it's a different thing. Feel the manipulation, yeah. That your mind is craving, yeah. Bringing dark vibes, no lies, we might save them. What they thought pre-listening might seem insignificant. Now they're hearing truth, it's a different thing. So what they blast up on your TV screens and your magazines, fake like the media, believe we don't buy that. So put that down and set your pipe back. Let your mind be pure before it starts to fight back. Believe what the wise tell ya, and don't believe for a second what the lies tell ya. Your temper might be rotten, but your mind has not forgotten that the truth lies within. So train your mind to win. Bring an emulation. Bring an emulation. Bringing emulation, feel your mind fading, yeah. Through the dark vibes, your mind state might change. And what you thought pre-listening might seem insignificant. Now they're hearing truth, it's a different thing, yeah. Feel the manipulation, yeah. Your mind is craving. Bringing dark vibes, no lies, we might save them. What they thought pre-listening might seem insignificant. Now they're hearing truth, it's a different thing. We'll be right back. Weil es einfach so gut ist. Es ist schon Vibes. Ja. Man kann nichts sagen, es ist Vibes. High Contrast. Absolut am Gewinnen mit diesem Album. Happy People heißt der Track. Davor hat es eben gegeben Matthews und Maxim Change of Mind im SMG Remix. Ein Teil der Emulation Remix EP, also vier Tracker, glaube ich. Ja, sind ein eigener Remix von Martin drauf, von Matthews, vom Emulation, vom Title Track. Was ist noch drauf? Ich weiß gar nicht. Ah, warte mal, Enai Remix ist ja, oben genau. Von Suicide Bassline. Suicide Bassline. Oder Calyx Remix, ja, ist auch noch genau, oben. Ja, genau, Calyx Remix, geil. Alles ja. Am Start, aber ja, also ich muss sagen, der Enai Remix, psch, das ist auch ein Clubreindl, aber das ist, wie man sich für ein Radio war, das so ein bisschen der Röhrenputzer, wo nachher alle ausschalten müssen. Apropos Röhrenputzer. Wir zwar besuchen wieder mal die heimischen Clubstätten die nächsten Wochen. Genau, es gibt wieder Karma und Crooked Österreich Tour. Ja, genau, und die fängt ja sogar dieses Wochenende, ja, besser morgen. Gesagt morgen an. Morgen. Ja, in St. Pölten. St. Pölten am Apparat, genau, morgen. 9. Das ist leider schon ausverkauft. Und dann nächste Woche geht es gleich heiter weiter. Da habe ich auch schlechte Nachrichten. Das ist zweimal die Modus Night, Modus Label Night in der Arena Wien am 15. und 16. November. Auch beide Tage leider schon ausverkauft. Und wenn man noch irgendwo Plätze hätten, Gästeliste, dann hätten wir es jetzt verlost, aber es platzt schon aus allen Nähten, muss ich gestehen. Ich rede dann einmal mit Heinz, weil wir sind ja dann am 6. Dezember im Posthof in Linz. Ja, da geht und noch ich glaube, da geht noch was. Ja, da können wir vielleicht Tickets verlosen für den Posthof. Das machen wir später heute. Ja, noch. Schauen genau. Wir, was geht. Vielleicht geht 13. Dezember sind wir dann noch im Orpheum in Graz. Ich glaube, da gibt es auch fast keine Tickets mehr. Also alle schnell sein, die noch keine haben. Und dann natürlich der gute Abschluss. Konrad Sohm am 20. Dezember in Dornbirn und 21. Dezember die Szene in Salzburg. Ein Heimspiel für den Rheini. Ja, gefällt mir schon. Das letzte Mal waren wir im Rockhaus, das war auch super. Es ist zu lange her. Es ist sehr lange her. Du, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber es ist 11 Jahre her, dass wir das letzte Mal, glaube ich, im Wehrhaus gespielt haben. Wirklich? Ja, ja. Borg. Für die Zeitgeist-Tour. Geil. Kann mich erinnern. Okay. Ja, und da haben wir diesen großen Möbius-Strafen gehabt, kannst du dich erinnern? Voll. Und der hat fast nicht reingepasst ins Wehrhaus. Ja. Und jetzt da passen wir zwar nebeneinander fast nicht mehr ins Wehrhaus. Dazu, aber da bin ich schuld, nicht du. Da, ein bisschen breiter geworden. Da kann man nur Musik einschalten, auf die Ansage. Musik einschalten. Auf das hin gibt es einmal, das hört es auch sicher dann, wenn ihr dabei seid bei uns, bei unserer Club-Tour in Österreich eben. Schaut's vorbei, es wird sicher lustig. Alles. Struggling, you don't want anybody to know your biggest weak spot is being real, your biggest fear is being here, and I know your biggest secrets, I got you all figured out.

FM4 La Boom Deluxe House Party with Camo and Crooked. Jawohl! So klingt es, wenn man den Subwoofer endlich findet unterm Tisch, der immer ausgeschalten war. Richtig, genau. Wir haben uns die ganze Zeit gedacht, erst im Studio, da klingt es komisch. Das ist nicht richtig, da ist kein Bass. Dabei sind wir draufgekommen, da hat sich wer den Spaß erlaubt und einfach mal den Subwoofer angetraut. Also es war nur Drum and Treble im Endeffekt. Ja, aber jetzt haben wir das gefixt und zu Hause macht es keinen Unterschied. Aber hier ist es jetzt schon schöner. Richtig. Der letzte Tune war Remember Me von High Contrast, wieder vom Album. Davor hat es gegeben einen Newcomer aus Frankreich mit dem Namen Vici. Der Track heißt A Shade of Light. Ist, glaube ich, noch nicht draußen, ist ein Dubplate. Nochmal zuvor mit dem schönen Vogel drin, was einfach nur repetitiv gesagt hat, Gröningen. Das ist Former. Und der kommt aus? Gröningen. Wo? In Gröningen, genau. In Holland. Genau, also ich sage, Reini, bis morgen brauchen wir von dem eine VIP-Version, ja. Was einfach die ganze Zeit geht, sind Böden. Es ist so. Dann nochmal davor hat es gegeben, Serb im Come on Crooked Bootleg. Wie heißt der Tune von... Sag's mal genau. Das ist die Prüfung, ich hab gesehen, du hast es nicht gewusst. Nein, hab's nicht. Da steige ich ein, aber ja, jetzt, was blöd ist, ich weiß selber nicht. Warte, mir fällt's gleich ein. Ja gut, weiter, warte, jetzt also, okay, note to myself, die nur aufplanen, wenn ich selber besser genau. Weiß. Genau, okay. Davor hat es nochmal was Neues gegeben von uns, das ist so, ja, machen wir schnell was Neues in 3 Stunden, wir haben eh keine Zeit und dann spülen wir es einmal und dann verstaubt es wieder. Nochmal davor hat es nochmal was gegeben, das war Adam Port mit Move, oder? Mhm, ja, jawohl. Im Come on Crooked Bootleg und natürlich No Way Out davor. Und das sind halt so Bootlegs, die macht man halt und spült es dann und hofft, es geht voll ab. Oft funktionieren es, manchmal nicht, aber es ist uns einfach wichtig, dass wir im Set einfach immer so Sachen haben, die gibt es nur auf unserem USB-Stick und sonst nirgends. Fast richtig, ich würde sagen, manchmal funktionieren es oft nicht. Ja, nein, es ist wieder, wir müssen schon uns selber ein bisschen schön reden. Ja, okay. Und zum Beispiel, der Tune heißt Maki. Maki, genau. Und ja. Ich habe nicht nachgeschaut. Wow, wirklich? Ah, okay. Okay, ja. Ja, okay. Da reden wir nicht mehr drüber. Naja, weiter geht's mit jemandem, der auch dieses Jahr einen ziemlichen Lauf hat, nämlich nicht nur dauerhaft die Hits rausfeuert und das ja nicht nur dieses Jahr, sondern eigentlich ja, seit 15 Jahren, 20 Jahren ja. Mittlerweile. Ich glaube, X-Ray ist ja vor 19 Jahren rausgekommen, 2005. Ja, auf jeden Fall, Drum and Bass, All-Time Greatest Subfocus, oder? Kann man nichts absolut. Dazu sagen. Absolut, und der meldet sich zurück mit einer neuen Nummer, mit der Katie B. Hat man auch schon lange nicht mehr gehört. Schön wieder zu hören. Ich sag nur Magnetic Man. Push the Tempo heißt der, heißt die Nummer. Don't know what's coming over me. Did my head get lost in a memory? Every time I'm my own worst enemy. Build my whole body heightening. Now your eyes on me, yeah, you're wired in. Buckle up, cause the night gonna ride it. Just leave all that pressure. avoiding the moonlight. He has just one all-consuming desire: to feed. And there's only one thing on the menu. Your blood. Thank you. So ist es. So ist es. Und wir haben bald einmal Halbzeit erreicht. Und wir haben schon ganz schön viele Tunes gespielt. Hast du echt nur am Stick rein? Ja. 31 Tunes. Okay, ja, das geht. 55 Minuten. Ja, das aber geht. Dafür, dass das meiste Arschloch-Tunes sind, eigentlich nicht schlecht. In 30 Minuten zu The Rescue kommt ja dann der Herr Scream Arts, der unser heutiger Gast ist im Studio und natürlich auch dann ein 30-minütiges Guest-Set spielen wird. Absolut. Wir sind schon angehört. Das ist echt ein super Mix. Netter Kerl, bin schon gespannt, was der zum Sagen hat eigentlich. Komplett. Was hat es da im Hintergrund gerade gegeben? Ja, Culture Shock und Graphics mit Make It Pump. Also den hört man sicher in den nächsten Monaten viel in die Clubs. Mhm. Dann hat es gegeben einen Paul & Bryson Tune, auch vom kommenden Album. Dieses Mal mit Break und Simone. Den Tracktitel, den erwähne ich lieber noch nicht, weil ich glaube, das dürfen wir nicht. Nochmal davor Hugh Hardy mit Yuzu. Ja. Morrow mit Mehmet. Ja, ganz nice, okay. Ganz nice, ja. Ich habe mir gedacht, Monroe, da haben wir schon gedacht, dann Beatles, Elena Rigby im Come on Crooked Bootleg und dann einen Österreicher, Austria Represents, der gute alte Dorian, ja. I Am Doomed mit Vampires. Ja, sind wir ein paar Tage spät, das war sonst der Track für Halloween gewesen. Ja, aber der ist gell? Super abgegangen. Big up an den Dorian, ja, I Am klingt Doomed. Klingt da fett im Studio, echt muss ich fett, sagen. Muss ich sagen, mhm. Ja, absolut. Also gute Tunes. Rechts und links nur talentierte Leute. Mhm. Druck. Und weiter wir geht's. Wir machen weiter. Ja. Genau, mit The Lights on Your Face von The Caracal Project im Drolo Remix. Ja. Und dranbleiben heißt's, Leute, wir verlosen hier gleich Tickets nach dieser oder der nächsten oder der übernächsten Nummer. Schauen wir mal. Leute, Leute, es ist alles okay. Mir hat zwar das Gesicht verzogen, aber das ist kein Schlaganfall. Ja. Das war der Bass von dem Tune. Ich muss sagen, die sind echt fett. Ja, absolute Abholung. Da muss man sagen, bei dem Tune, das ist einer der wenigen Male, wo sich dann Russland und Österreich einig ist. Ja. Weil das ist vom NAI und vom Envy, also Wien trifft Russland oder jetzt eigentlich UK. Und da ist mal richtig geile Scheiße. Ja, und davor der Tune nämlich auch. Das war jetzt Thriller. Das und davor hat es gegeben Sinister Life. Beides Inai und Envy Tunes. Inai und Envy Tunes. Bist deppert, das ist ein Zungenbrecher schon fast. Die EP ist jetzt schon heraus, hast du gesagt? Oder noch nicht? Nein, das ist wieder was Neues. Das ist nicht die Inai so, EP. Warte mal, das ist eine Single, die heute rausgekommen ist. Ich habe mit ihm halt geschrieben wegen was. Dann habe ich auf seine Story geschaut und habe gedacht, aha, da passiert was. Ja, muss und ich sagen. Mit dem Einheit zusammen. Und dann taugt man. Dann als Marketer gedacht, das ist ein Gerät. So, jetzt da geht's ans Eingemachte. Und zwar am 6. Dezember, da kommt nicht nur der Nikolaus, sondern auch Camo und Crooked, und zwar noch Linz, ja, speziell. Und die verteilen heute schon die Geschenke. Ja, wir verlosen einmal zwei Gästelistenplätze für den 6. Dezember, Camo Crooked, Posthof Linz. Und alles, was ihr tun müsst, ist anrufen unter 0800 226 996. 0800 226 996. Warst du eigentlich rein im Mountmobile munter um 4 in der Früh? Und dann kommt dieses Jingle daher. 0800 226 996. Ja, aber das ist deswegen, weil du früher so oft bei den 6 Hotlines angerufen hast. Ja, genau. Nur jetzt rufe ich da nicht an, sondern eher bei FM4. Und da vorne hebt der Heinz Reicher auf der anderen Seite. Ne? Um 3 in der Früh. Ah, du bist wieder. Aber ich will nur sagen, der Stinker, den wir vor die Envy und Inatunes gespielt haben, war Not Equal All Night. Da hat es da auch die Gesichter verzogen. Ja, das stimmt allerdings. Na gut, machen wir weiter. Was haben wir da Schönes? Hörst du, da bohrt es in meine Kopfhörer drin. Wir haben da ein bisschen Feedback. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mir gefällt das auch nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe es heute schon gesagt. Es wird der Tinnitus nicht schon reichen, kommt jetzt auch noch der Tiefton dazu. Ne? Deswegen weniger reden, mehr Musik. Richtig. Weiter geht's. You'll be dangerous, I see. Freundin der Freundin. Genau, der gute alte Gästelisten-Rudi, der meldet sich mindestens einmal zu Wort. Ja, super, schau, und jetzt haben wir die Tür kurz zugemacht, jetzt gibt es kein Feedback mehr. Boah, ein Traum. Es ist ein Traum, das hätte man euch vorher schon irgendwie... Ja. Aber dann wird es zu heiß in der Stube, oder? Das ist jetzt schon so heiß. Ich meine, das ist eine Bevölkerungsdichte. Ja, die Tickets sind weg für Linz. Wir hoffen, wir sehen uns trotzdem alle vor Ort. Das ist der 6. Dezember. Und wie gesagt, die Tour, der Kickoff ist morgen. Wir freuen uns schon extrem drauf. Wir haben auch wieder ein paar alte Hodern einpackt, wie man so schön sagt. Ein bisschen tiefer gegraben in den Come on Crooked Katakomben. Ja, eben zum Beispiel da. Das ist Metronomy, der Look, Come on Crooked Remix von wahrscheinlich 2012. Ja. Und es gibt einen neuen Producer, der ist Luca, der hat bei unserem Label mal released. Und der hat aus dem Nix mal, hat er gesagt, der hat ein Bootleg von unserem Remix gemacht quasi. Hat irgendwie fette Drums dazu gemacht. Und wir haben den schon ganz vergessen eigentlich, auf den Original-Tune. Ganz vergessen, dass wir den überhaupt gemacht haben. Der war sogar offiziell, ist rausgekommen, alles. Und das Lustige ist, nein, Blödsinn. Jetzt gibt es ihn nicht mehr, Nein, gibt es glaube ich nicht mehr online, oder? denen wahrscheinlich nicht mehr taugt. Aber ich glaub's. Wir waren in New York vor 2 Monaten circa, 1 Monat. Ja. Wie lange ist jetzt ein Monat? Und da waren wir am gleichen Line-Up wie der Madian. Ah ja. Electro, French House Producer, der damals durch die Decke gegangen ist, indem er auf so ein Launchpad draufhaut und alle möglichen Pop-Anthems der letzten 40 Jahre zusammengemasht abt. Und das ist super impressive gewesen. Und ich glaube, wir waren noch nie gemeinsam mit dem Typen auf einem Line-Up und da war jetzt das erste Mal. Und der hat uns eine Nachricht geschrieben, ich glaube einen Tag vor der Show, und hat gesagt, der Metronomy, der Look Remix von euch, das ist mein Lieblings-Drum-and-Bass-Nummer. Da haben wir noch gedacht, nein, der kennt sich aber nicht aus mit Drum-and-Bass. Nein, und ich habe mir gedacht, ah scheiße, seitdem ist wirklich nur mal bergab gegangen, oder? Ja, du, deswegen graben wir jetzt da wieder tief. Ne, damit, jetzt graben wir tief. Aber ich muss sagen, es war freundlich, manchmal wieder ausgraben. Ich glaube, wir werden dann noch ein paar so... weil die Hodern spielen. Ja, wenn wir die Zeit haben dafür. Ja, aber nein, jetzt, noch Viertelstunde. Jetzt wird es aber eh bald. Jetzt wird schon eng. Sollen wir schon in die tiefe Schublade greifen? Wir greifen jetzt da in die ganz, ganz tiefe Schublade. Fangen wir mal, warte mal. Das ist aber, da kommt der... Wir werden schon tief, keine Sorge. Ah ja, das ist auch wieder sowas. Genau. Ist auch sowas. Ja. Na, wieder ein Bootleg von unserer Seite. Wir haben viele Bootlegs gemacht, komme ich gerade drauf. Voll. Und wenige Original-Tunes. Das ist Kendrick Lamar, Bitch Don't Kill My Vibe im Come On Crooked Bootleg-Gewand. I am a sinner, who's probably gonna sin again. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Thank you. So schnell ist der Tune vorbei, bis dort. Gott sei Dank haben wir noch den Einspieler von dem guten Applaus. Na, dieses Mal sind wir ja wirklich live mit der Crowd. Ja. Es ist ziemlich lustig, muss ich sagen. Hier, wann wegen wer die Tier hinten zu machen kann, das ist nicht so Feedback. Dankeschön. Dankeschön. Ja, dankeschön. Wir machen gerade Vorbereitungsarbeiten für unseren Gast. Es ist abgeschlossen. Alles, na, alles dann, bereit. Dann, ihr müsst schnell ein Mikrofon und da muss der junge Herr da kurz hin. Genau. So, sagen wir mal, was wir gespielt haben. Das war jetzt Deep Notion mit Johnny Darko, Free and Blessed. Das ist ein geiler Tune, muss ich sagen. Ja. Davor hat es gegeben Tieren mit Lost. Nochmal davor war der gute alte John B. Numbers Come on Crooked Remix im Double Drop mit Nero. Gilt im Benny Bootleg. Genau, so ist es, ja. Und davor hat es auch noch gegeben, unser Kendrick Bitch Don't Kill My Vibe Bootleg. Ja. Da ist es. Weißt du, da weiß man, dass man ums Leben kämpft, wenn man nur mal Bootlegs macht. Das könnte eine Quote von uns von vor 5 Jahren sein. Früher haben wir es geschimpft, die alten Männer, jetzt da machen wir selber nur mal Bootlegs. So, so. Pass auf, wir haben da jetzt ein spezielles Jingle, das Spiel, bevor wir loslegen. Okay. Ah ja. FM4 Houseparty. La Boom Deluxe. Hey DJ! Hey DJ! Give me a fat man! Scream Arts in the mix. Ja. Jawohl, okay, noch nicht ja, in der Mix, das hat mir keiner gesagt, dass das das Jingle ist. Na, wieder alles versemmelt, aber wurscht, schau. Richtig introduced ist er worden. Herzlich willkommen, genau. Scream Arts in the House. Macht mal ein bisschen Lärm. Servus. Ja, ich muss sagen, das ist eh besser als jetzt Jingle an Live-Applaus zu haben. Du bist das erste Mal hier zu Gast bei uns bei FM4 La Boom Deluxe, stimmt's? Ja, genau. Es ist eigentlich eh eine Schande, dass es so lange gedauert hat, weil wie lange machst du jetzt schon Musik? Das ist eine gute Frage. Also schon seit über 12 Jahren. Wow, okay. Ja, wir haben dich eh schon lange am Radar. Es tut sich jetzt aber auch ein bisschen was. Du kommst ja ursprünglich aus Salzburg, genau. So wie der Reini auch, der Camo. Ja, voll, genau. Würdest du sagen, Salzburg ist eine schwierige Stadt herauszuwachsen aus dem Drum and Bass, ich sag mal Sumpf, oder ist es heutzutage sowieso schon wurscht, wo man ist? Ich würde sagen, in Salzburg war es jetzt, hat es eine Szene gegeben, und ich habe Glück gehabt, dass ich dort ein Teil von der Szene auch war. Aber ich würde schon sagen, dass es um einiges schwieriger ist, als jetzt zum Beispiel, wenn man nach Wien zieht, weil dort lernt man gleich die richtigen Menschen kennen und so weiter. Und das Connecten mit anderen Artists ist viel einfacher wie in Salzburg. In Salzburg habe ich quasi nur den Manta gehabt. Ah ja, genau, der Manta, genau. Mit dem du sehr viele Tracks in der Vergangenheit gemacht hast. Aber ich würde eigentlich sagen, es ist oft gar nicht so schlecht, dass man ein musikalischer, und das ist jetzt da gar kein schlechter Ausdruck, Eigenbrötler ist, ja, weil man halt viel eher seinen eigenen Sound findet. Und du hast ja mittlerweile, würde ich sagen, deinen eigenen Sound gefunden. Was sind deine größten Inspirationen oder waren deine größten Inspirationen jetzt auf dem Werdegang? Das waren echt viele Künstler, würde ich sagen. Am Anfang war es eher mehr Liquid. Natürlich, ihr Jungs natürlich, ein großer Teil. Jetzt sind wir wieder dabei, vor 10 Jahren, da waren wir noch gut. Ja, für irgendwas waren wir doch noch gut, genau. Weißt du? Also dann eher auch so Netsky und so, die alten Sachen, Memory Lane und so. Das, ja. Und da bin ich dann voll in Drum Bass reinkommen mit Pendulum und so. Ich glaube, da war ich eher basic eigentlich. Ich kann mich erinnern, ich habe ein bisschen so in Audio reingehört ungefähr zu der Zeit und war so, boah, irgendwie checke ich das Neuro-Stuff nicht so, was ziemlich ironisch ist, wenn man das jetzt mittlerweile bedenkt. Ja, wenn du die quasi damals selber jetzt hören würdest, würdest du denken, was ist mit ihm los? Genau, aber es ist halt so ein bisschen ein acquired taste irgendwie. Ja, voll. Und jetzt habe ich mittlerweile einen Remix von Audio, das ist irgendwie lustig. Okay. Ja, super. Du warst sowieso sehr tätig im Studio die letzten Monate, wenn nicht Jahre. Du hast einen Remix von Messiah Conflict rausgebracht. Ja. Das ist ja eigentlich einer der Anthems, also Respekt. Danke. Und eben auch für Audio. Und jetzt kommt's ja, jetzt bringst du dein Album raus. Genau. Und nicht auf irgendeinem Label, nicht auf einem Drum and Bass Label, sondern auf Mousetrap, oder? Ja, genau. Wie ist dazu gekommen? Weil bist du jetzt einfach auf die Idee gekommen und hast gesagt, so jetzt schicke ich einfach mal einem Dead Mouse einen Haufen Tunes und dann hat er wirklich zurückgeschrieben und gesagt, ja, taugt mir? Oder wie ist das Ganze passiert? Es ist irgendwie ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also es war auf eine ähnliche Weise so. Also irgendwer, ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, wer, irgendwer hat mir ein Video einfach geschickt auf Instagram, war so, hey, Dead Mouse hat gerade deinen Track gespielt. Und da war super. Noch gar nichts gesigned von dir. Nein. Also er hat wirklich gedickt, er hat Tracks gesucht irgendwo online, hat den Tune gehört, hat sich gedacht, okay, taugt man, nimm ihn Set auf. Genau. Und das war das Back-to-Back mit Raz oder war das noch davor sogar? Das war dann später, sie spielen den Track beide irgendwie gern. Mhm. Und es ist nur der eine Track, glaube ich, den sie immer spielen, der glattene Track. Der mein und das ist ein Dubstep-Tune. Genau. Ja. Also der Irony. Ah, okay. Ja. Das erklärt so einiges. Naja, aber alle Wege oder viele Wege führen nach Rom. Oder nach Mousetrap. Genau. Mehr nach Rom, aber auf jeden Fall cool. Gratuliere. Ist auf jeden Fall was Gutes an Land gezogen und irgendwie auch passend und auch mutig, auch vom Deadmau5 muss ich sagen, dass sie da drüber traut. Ja, geile Sache. Hören wir uns geschwind noch in einen Tune ein, bevor wir nachher einfach in den großen Mix gehen. Genau, quasi. Und wir haben hier Malux und Scream Arts Relic. Ist der Tune schon draußen? Nein, das ist sogar, der ist nicht mal fertig. Also so ein Dub-Dub, aber er ist playable und wir arbeiten noch dran, aber er ist playable und ist ziemlich eine witzige Nummer. Okay, das heißt, eine der neuen Scream Arts Werke, dieses Mal eben mit Malux, eine Kollaboration. Ich würde sagen, hören wir mal rein. Hören wir mal rein, weil es geht dann eh schnell in den Mix weiter. Jawohl. Genau. Also fette Nummer. Funktioniert. Das Spiel darf man nicht teasen, was die da reichen, 45 Sekunden, weil sonst sagen die Leute, nein, den Tune kenne ich schon, den habe ich schon gehört auf La Boom Deluxe vor einem Jahr. Der ist ja alt. Der ist alt, genau. Aber ich bin mir sicher, die Sorgen hast du nicht, weil du schickst uns ja auch extrem viele Tunes, also bist einer der fleißigsten Produzenten. Auf wie vielen unveröffentlichten Tracks hookst du? Das fand ich jetzt extrem spannend. Also wo ich auch sage, die sind so 75% fertig. Boah, das ist eine gute Frage, weil hin und wieder sind dann einfach liegen die Tracks dann zum Teil ein Jahr oder so bei 75% rum. Aber es sind wahrscheinlich insgesamt hunderte Sachen, die ich halt gemacht habe, aber Wahnsinn. Wo die halt nur das Beste wird raussortiert so quasi. Und ich versuche mittlerweile ein paar Monate zum Warten und das dann mit frischen Ohren anzuhören und dann zu sagen, war das jetzt eine Idee, die mehr im Moment entstanden ist, wo ich total in meinem sehr spezifischen Vibe war, der aber vielleicht jetzt nicht rüberkommt bei anderen Menschen. Und wenn ich dann immer nur das Gefühl habe, das passt, dann mache ich die fertig. Und meistens habe ich es dann schon wohin geschickt und war schon so, ja, zahle ich der Vibe oder nicht. Mhm. Und dann werden die so ausgesucht quasi fürs Release. Du hast öfters so geschrieben über Instagram und so weiter, dass du das Gefühl hast, dass es irgendwie schwer ist, in der Drum-Bass-Szene irgendwie durchzustarten, irgendwie, dass es Leute gibt, wo man nicht in die Klick reinkommt. Und das gegatekeept wird. Und ich wollte dich fragen, was meinst du damit? Was sind das so? Ist das eine Frage, die was man hier jetzt stellen und beantworten darf? Oder? Doch, oder ist schon, das zu privat? Weil ich habe mir immer gedacht, weil wir euch, es ist schon natürlich die Crews und die Klicks, aber wir finden eigentlich, dass es eine recht offene Szene ist. Wobei es zu Beginn, also wie wir angefangen haben, war es auch hart und da war es halt voll UK-based. Alles hat es fast keine europäischen Künstler gegeben. Und es war damals ist eigentlich so ein bisschen Groove Rider, die Gateway-Drug gewesen, dass man halt in diese Klick reinkommt. Wenn die auf Radio One gespielt hat, dann ist es einfacher gewesen. Ja. Und sogar da wurde dann noch gesagt, ja, ich würde das niemals in England spielen, aber am Rest der Welt geht es voll ab. Und dann denkst du auch, warum? Und irgendwie ist ja jetzt das ist wieder so, dass die Engländer ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen. Findest du das auch so? Ich schätze nämlich auch dich so ein, dass du mit den ganzen Artists außerhalb von UK besser kannst und mit denen dann vielleicht auch kollaborierst? Ich habe gemeint, was meinst du damit? So eher so in Wien oder was sind so deine... Ich glaube, das ist vielleicht für so einen kurzen Instagram-Post nicht deep genug, aber es ist eigentlich zum Teil nicht einmal ein negativer Grund, dass einem das persönlich trifft, dass es so ist. Aber viele Labels haben natürlich auch ihren Standard-Rooster, sie haben ihren ganz spezifischen Sound, der das Label ausmacht. Und dann ist es schwierig als Außenstehender, vor allem ohne die Personal Connections dort reinzukommen. Aber zum Teil, glaube ich, ist das auch einfach irgendwie natural. Es ist der Weg. Ja. Es ist der Weg. Machst einen Banger, auf einmal sind die Türen offen. Genau. Nicht nur das, und vielleicht ist es für dich auch der Weg zu sehen, dein eigenes Ding zu machen, weißt du, und vielleicht selbst ein Label und dort was rauszubringen und wirklich vollste Kontrolle darüber zu haben, über dein eigenes Werk. Und du hast ja, wie du sagst, sau viele Tunes, auf denen du sitzt, und das Album, was rauskommt, ist ja wahrscheinlich eh the finest selection of it. Und das wird ja bald rauskommen. Wann kommt es? Am 15. November kommt es raus. Ah, das kommt schon? Ja, echt? Okay. Genau. Und es gab, glaube ich, schon Single-Auskopplung auch, gell, mit der Blocksberg. Genau, mit der Blocksberg und Suffocating und der Make Me Feel So, das eigentlich ein UK Garage Track ist. Also, super. Na, wir sind sehr gespannt, das ganze Album mal in Ruhe durchhören zu können am 15. November auf Mousetrap. Und wie heißt das Album? Antithesis. Antithesis, super. Ich glaube, das waren im Mix jetzt eh einige Tracks davon drinnen und natürlich noch viel mehr. Ich würde sagen, wir gehen von Diskussion auf Musik zurück. Vielen herzlichen Dank, Marv Scream Arts, fürs Dasein. Und jetzt spielt den Jingle zur richtigen Zeit, oh, nämlich Reini. FM4 House Party Laboon Deluxe. Hey DJ! Scream Arts in the mix. Yeah, listen. heard I creep and never see it when I'm coming in though. They see the smoke, can't see my face, but they can smell the endo. I found my place inside the rave, I'm sipping shots of Jose. I screw your face, I burn your chest, and now it's hard to let go. I'm quite forgetful, so bring a couple more free, rise another level. Now it's 5 a.m. still blasting tunes, alarms are going off inside my head. I got no time to move, I'm here until we blow. So let me spark the room, spark the room. watch me gonna let out me door. Kill this. and Crooked live on FM4 La Boom Deluxe. Ja, ich muss sagen, das war eine richtig gute Sause. Heute wieder mal FM4, La Boom Deluxe, Camo und Crooked. Vielen herzlichen Dank fürs Reinhören oder auch fürs Live dabei sein. Falls ihr auch mal dabei sein wollt, haltet die Augen und Ohren steif. Am besten ihr followt La Boom Deluxe auf Instagram. Dort gibt's immer wieder Verlosungen, vor allem wenn wir wieder mal am Start sind. Wir sind nicht gerne allein hier im Studio. Ist ja fahrt sonst, oder? Ja, das Ganze könnt ihr natürlich wie immer nachhören im fm4.orf.at Player in der FM4 Dance Section, mittlerweile schon ganze 30 Tage. Ja, vielen Dank nochmal an den Herrn Scream Arts für das Interview und den Guest Mix. Super geile Tunes, wir freuen uns auf das Album.